Er raucht Zigaretten aus einer leuchtend goldenen Packung, viele, wie der Aschenbecher zeigt. I feel very emotional that time. Onanu Ajad ist ein zierlicher 24-Jähriger mit langen schwarzen Locken und einem offenen Gesicht. Eigentlich war er auf dem Weg, Professor für Marketing an der Universität von Dhaka zu werden, aber nun musste er sein Studium abbrechen und fliehen. Wir trinken Kaffee. Ich frage ihn, wie er schläft. Nur mit Licht, sagt er. Heimweh? Ja, nach Mama. Er sagt, Mom. Ich habe keinen Vater mehr. Nur meine Mutter lebt noch in Bangladesch. Und ich bin nicht da. Ich weiß nicht, ob es ihr gut geht, ob sie gut ist. Solche Dinge gehen mir durch den Kopf. Onanu Ajad entstammt einer Familie der liberalen Oberschicht in Bangladesch. Sein Vater, der Schriftsteller und Linguist Humayun Ajad, der wie heute sein Sohn für Menschenrechte und Meinungsfreiheit kämpfte, wurde bei einem Anschlag schwer verletzt, überlebte aber. Als ihm die religiösen Extremisten weiter nach dem Leben trachteten, nahm er ein Stipendium der Penn-Stiftung in München an. Dort starb Ajad Senior einige Monate nach dem Anschlag im August 2004 unter nicht ganz geklärten Umständen, wahrscheinlich aber an den Spätfolgen seiner Verletzungen. Sein Sohn Onanu war damals 13 Jahre alt und auch er wird, wie sein Vater, wegen Beleidigung des Islam verfolgt. Auch er findet Zuflucht in Deutschland. In den vergangenen Monaten habe ich einige Todesdrohungen erhalten. Sie haben öffentlich erklärt, dass ich der Nächste bin, der dran glauben muss. Und die fundamentalistische Gruppe Ansarullah Bangla stellte mein Foto auf ihre Website. Sie strichen mein Gesicht durch und erklärten, Onanu wird getötet. Aber nicht nur die sind hinter mir her. Eine Reihe kleinerer Fundamentalistengruppen hat sich dem Aufruf angeschlossen. In seinem Blog kritisiert Onanu Religionen an sich, darunter auch seine eigene, den Islam. Er kämpfe einfach für die Meinungsfreiheit, für Menschenrechte und Frauenrechte. So sagt er das, Menschen- und Frauenrechte. Er will, dass Bangladesch sich nicht in Richtung Mittelalter bewegt, sondern ein moderner, prosperierender Staat wird, der für seine Bürger da ist. Im Moment kann dieser Staat seine Bürger nicht einmal schützen. My mental condition is not well because continuously my lots of colleagues and friends, bloggers, they are killed last 5 days ago. Meine seelische Verfassung ist gerade nicht so gut, denn meine Freunde und Bloggerkollegen werden einer nach dem anderen umgebracht. Letzte Woche traf es wieder einen, Niloy Neel. Ich schätzte seinen Realismus. Er kritisierte, was die Religiösen in unserem Land anrichten. Sie drangen in sein Haus ein und töteten ihn dort. Das passiert in Bangladesch. Einfach so. Und das sollten wir uns wehren. Niloy Neel war der vierte Blogger innerhalb eines halben Jahres. Und weil Onanu Ajad als Nächster auf der Liste steht, hat er Angst. Auch in Hamburg, in seiner geheimen Wohnung. I want to tell you something, right? When I came here, that time, 2 weeks later. Ich sage Ihnen was. 2 Wochen, nachdem ich in Hamburg ankam, erklärte eine der fundamentalistischen Gruppen, dass sie nach Deutschland kommen würden, um Blogger zu töten. Das war das erste Mal, dass eine solche Gruppe ankündigte, Zielpersonen nun auch im Ausland umzubringen. Mulmig wurde ihm, als er bei seinem ersten Spaziergang durch Hamburg gleich einen Libyer traf, der ihn anwerben wollte für ein Projekt Deutschland unter der Scharia. Onanu fragte ihn, wieso er nicht in eines der vielen Länder dieser Erde auswandere, wo der Islam auch gleichzeitig Quelle des Rechts ist. Afghanistan, Iran, Saudi-Arabien, es gibt doch genug. Wieso ausgerechnet Deutschland? Deutschland ist doch in Ordnung, so wie es ist, sagte Onanu. Der Libyer antwortete, they should come and kill you. Aber Onanu lässt sich von sowas nicht lange beeindrucken. Er bereitet zurzeit seinen Auftritt bei den Medientagen in Berlin vor, lernt Deutsch und freut sich auf seine Reise nach München im Herbst. Dort wird er die Leute vom Penn darum bitten, dass sie ihm die Wohnung zeigen, wo sein Vater gestorben ist.